Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama Nr. 110. Kleines Jubiläum, heute mal nicht mit Thomas, sondern mit Chris mal wieder. Hallo Chris. Hallo Mirko. Ja, da sind wir mal wieder. Zwar Dropkick Drama, heute aber keine Wrestling-Themen. Wir haben uns mal wieder die drei Fragezeichen zum Thema genommen. Das ist, glaube ich, auch die allererste Folge seit, ich weiß nicht, über 40 Folgen ohne Thomas. Mal was Erfrischendes. So, in den letzten Tagen ist ja der Dreitag rausgekommen als Special-Folge. Genau. Ja, und da wollen wir heute mal unsere Meinung zu sagen, die Inhalte durchgehen und ja, rezensieren sozusagen. Das Ganze ist ja, es war ja keine reguläre Folge, ist ja jetzt hier so mit Buchstaben durchnummeriert, also eine Justus-Folge, eine Bob-Folge, eine Peter-Folge. Erste Folge ist der Flug der Sheldon Street, es beginnt mit der Justus-Folge. Und das Interessante ist, wenn man mal auf die Rückseiten der Cover guckt, jede Folge beginnt mit dem gleichen Kapitel, die Cola. Und, ja, es beginnt jeweils damit, dass die drei in einem Café besitzen und dass da dann unterschiedliche Dinge passieren, die dann zu diesem Handlungsstrang der unterschiedlichen Folgen führen. Gute Idee, wie ich finde. Unterschiedliche Dinge passieren mit dem Cola-Glas. So habe ich mitbekommen, dass einmal wird es verschüttet, einmal nicht und einmal über Peter verschüttet war, je nach Folge. Genau, in der ersten Folge, in der Justus-Folge, hat Justus ein Glas Cola und Peter schüttet das dann um, also die suchen eine Karte, eine Menükarte und die liegt unter Bobs Rocky Beach Today. Peter merkt das zu spät und dann kippt er, wenn er die Karte holen will, halt das Glas vom Justus um. Dann in der zweiten Folge ist das, dass Bob das rechtzeitig sieht, dass die Karte unter seiner Zeitung liegt. Und in der dritten Folge ja, wird das Glas über Peter ausgeschüttet. Genau. Und ja. Je nachdem entwickeln sich drei verschiedene Handlungsstränge, die zu drei verschiedenen Fällen führen. In diesem, so könnte man das eigentlich ganz schnell mal zusammenfassen. Genau. Ja, und das Interessante, das sollte man noch vorweggreifen, was ich schon, ich habe es ja schon mal in den Kommentaren geschrieben, glaube ich. Ich hatte ja was anderes, als ich mir das gekauft habe, habe ich ja was anderes erwartet eigentlich, als es letztendlich geworden ist, aber so wie es ist, finde ich es auch nicht schlecht. Ja, ich weiß eigentlich nicht so genau, was ich da jetzt von erwartet habe. Ich hatte eigentlich keine, ja, ich weiß nicht, ich hatte schon Erwartungen. Ich dachte, es wird bestimmt ganz schön, aber ich wusste nicht, was da jetzt kommt genau. Aber ich finde das so, wie es jetzt umgesetzt wurde, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Denn, das ist ja das Schöne, jetzt in der ersten Folge, in der Justus-Folge, also es ist, die zwei anderen Handlungsstränge, die passieren hätten können, die jetzt in die Bob- und Peter-Fälle, die werden durch so Kleinigkeiten immer mal wieder aufgezeigt. Das ist ganz schön gemacht. Das zieht sich aber durch die anderen Folgen auch. Genau, ist bei allen dreien Folgen. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ist auch immer sehr passend gewesen, dass dann halt mal, ja, kommen wir dann zu, wenn wir da soweit sind. Ja, wollen wir doch mal den Handlungsstrang von der Justus-Folge, der Fluch der Sheldon Street, die drei Folgen haben noch eigene Namen, auch natürlich, versuchen wiederzugeben, soweit wir das schaffen. Ja, das ist schwierig. Wenn mir so kurz her, dass ich gehört habe, dann kann ich mir das nicht merken. Wenn ich es jetzt länger habe, könnte ich wahrscheinlich den ganzen Inhalt wiedergeben, aber so in etwa weiß ich, um was es ging. Also soll ich mal ja, ein bisschen erzählen und wenn ich Lücken habe, klar, fang an. Hattest du einen, oder? Kein Problem, gerne. Also, wie gesagt, die Folgen fangen ja alle gleich an in diesem Restaurant, wo sie die drei Fragezeichen feiern, dass Justus ein Schnäppchen gemacht hat mit solchem Filmprojektor. Genau. Und in der ersten Folge mit Justus kommt es eben dazu, dass sie in diesem Projektor noch eine alte Filmrolle finden aus den 70er Jahren und dort ein Geburtstag aufgenommen wurde. Und plötzlich für ein paar Sekunden sieht man dort eine alte Hütte im Wald, wo eine Frau von einer seltsamen Gestalt angegriffen wird. Und ja, die drei Fragezeichen gehen der Sache halt nach mit dem, was dort in dem Wald passiert und kommen dort in diese Sheldon Street und dort sind die ganzen Bewohner, die reagieren entweder abweisend auf die drei Fragezeichen oder verängstigt. Das ist so, ohne jetzt zu viel zu verraten, glaube ich, würde ich sagen, der Inhalt der Folge, oder? Das ist sehr gut, ja. Ich glaube, sollten wir das Ende, das Ende müssen wir natürlich nicht verraten. Wir machen das so Cliffhanger-mäßig. Natürlich ohne Werbepartner, aber natürlich jetzt sofort kaufen, dann, wenn es interessant klingt. Ja, der Novalux-Projektor, der spielt auch in allen drei Folgen eine Rolle, denn Justus kauft ihn in allen, also in allen ist er anwesend. Hier spielt er dann halt die größte Rolle, weil da halt dieses Filmband drin gefunden wird und in der Bob- und Peter-Folge wird es erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. In einer Folge wird er noch verkauft. Ich glaube, das ist die Peter-Folge. Genau, das ist die Peter-Folge. Das ist sehr gut. Und der Käufer, das ist der Sebastian Dawson, oder Sebastian Dawson, von Bastian Pastewka, sehr gut gesprochen. Ja, der kommt auch in allen drei Folgen vor und will in allen drei Folgen versuchen, diesen Projektor, den Justus ja für 5 Dollar, wurde Dollar gesagt? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, für 5 Dollar gekauft hat, der aber eigentlich einen Wert von, ja, 10.000 wird, glaube ich, gesagt, hat. In der ersten Folge wird der dann am Ende noch verkauft. In der Bob-Folge glaube ich gar nicht mehr. Und in der Peter-Folge... Die Bob-Folge endet ja mit Peter, der... Ich glaube, die Justus-Folge endet mit so einem Cliffhanger auf die Folge von Bob. Und die Bob-Folge, ich bin jetzt aber nicht mehr sicher, endet mit so einem, wo Peter sagt, warum werde ich denn hier ständig fotografiert? Das ist die Justus-Folge, denn da ist am Ende der Sebastian Dawson, der hat ja noch zur Lösung des Falls beigetragen, der ist am Ende ja auch noch in der Sheldon Street, und am Ende versucht der Dawson dann nochmal das Ding zu kaufen, kriegt das dann auch und sagt dann zu Peter, ja, kannst mir ja schon mal einen Kofferraum packen, und als Peter da dann hingeht, sagt er so nebenbei, ach, werde ich fotografiert, wäre nicht Brad Pitt. Ich glaube, so war's. Und da gibt's noch übergreifende Szene, wo Peter angerufen wird und niemand am Telefon ist. Ich glaube, das spielt auch auf die andere Folge schon an. Das stimmt. Mhm. Genau. Und es gibt auch so Sachen, die in... Hast du eigentlich gemerkt, dass dass es dort eine Anspielung schon in der ersten Folge auf die 5 Freunde gab? In der Bar noch? Natürlich. In der Bar war, in der Bar? Du meinst mit dem Hund? Dieser unfreundliche Mann, der in der Peter-Folge, den er dort im Bar trifft, der so unheimlich ist und der Peter so einschüchtert. Wo man eigentlich die ganze Peter-Folge denkt, dass der auch der Stalker ist. Und der sagt doch dann irgendwas mit 5 Engländer und dann haben die auch noch einen Hund dabei. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf die... Die gibt es ja auch in der Peter-Folge nochmal, auch auf die... Ja, in der Peter-Folge ist am Ende ja noch dieses Casting-mäßige, das war sehr gut. Also die Peter-Folge, die ist sehr humorreich, da kommen wir dann ja nochmal zukommen. Nee, also ich weiß wohl... ich weiß wohl, was du meinst mit dem Hund, Timmy oder wie auch immer, und mit dem Sohn und der Frau und dann dieser alte Onkel, der sich aufregt. Das kommt aber aus einer alten drei Fragezeichen Folge, nämlich, ich glaube, 35. Das ist der heimliche Hehler. Aha. Jetzt ist, glaube ich, genau dieses Tonstück wurde, glaube ich, da rausgeschnitten. Und es gibt auch noch verschiedene. Also es gibt dann noch, es wird der Goldene Rabe erwähnt aus Spur des Raben. Und es gibt noch so eine Radioankündigung, die ist wie Hotel Luxury End gemacht aus der Folge. Von die drei. Hast du das noch gewusst oder hast du das nachgelesen, nachrecherchiert? Nee, ich hab's wirklich noch gewusst, wahrhaftig. Ich habe nicht viel recherchiert. Ich mir, wenn ich's höre, also wenn du das so sagst, erinnere mich, aber so beim Hören selber ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Aber die Folgen, das Starke an diesen Drei-Tag-Folgen ist ja, dass sie sich ein bisschen selber auf die Schippe nehmen und das macht das im Unterschied zu der anderen Fußballfolge, die jetzt rausgekommen ist, die fand ich ziemlich schwach. Finde ich, macht das Dreierpack aus, dass sich die drei Fragezeichen, dass sich das selbst mit Humor trägt, so ist das, wie ich es meine. Ja, das ist richtig. Die Folgen sind ja von drei Autoren geschrieben worden. Hendrik Buchner und ich habe keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja, warte, ich kann mal schnell gucken. Steht alles in den Heften. Hendrik Buchner, Tim Wenderoth und Eva Leon Menger. Und ja, das sind ja die Autoren, die die drei Sachen geschrieben haben. Und ja, es ist ganz gut, dass die Folgen nicht nach irgendwelchen Büchern sind, weil die Bücher sind dann doch alle sehr ernst und ja, also ernst und geradlinig geschrieben. Und die Folgen hier, die ähneln eher so diesen Live-Aufführungen. Das ist richtig. Konnte freier produziert werden. Man musste sich kein Buch halten und es ist sehr gut. Also das stimmt, vor allem die Peter-Folge, die ist sehr, sehr humorvoll. Da ist sehr viel lustige Sachen. Also das stimmt schon, das würde man in so einer normalen Folge jetzt eher nicht erleben. Sonst noch was zu der Justus-Folge zu sagen? Irgendwas, was auffällt, oder? Ja, dann sollten wir noch unsere Meinung, würde ich sagen. Und dann können wir weitermachen. Ich habe das ja auch in den Kommentaren. Da gehen ja unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Ich finde, die Justus-Folge finde ich eigentlich am besten von den dreien. Also sie, ich habe ja alle drei nacheinander gehört, auf Nachtschicht. Und ich muss sagen, die Justus-Folge fand ich am allerstärksten. Und wie willst du es machen? Mit Sterne oder Ja, gerne. Fünf fünf? Sterne, wir sind hier beim Wrestling, also Fünf-Sterne-System natürlich. Also ich würde sagen, das war seit langem eine der besten Folgen, der besten neueren Folgen, die, also würde schon sagen, also 4 von 5 Sternen auf jeden Fall. Okay, du hast sie wirklich alle drei hintereinander gehört? Okay. Ja, ich fand es auch sehr gut. Also ich fand den Anfang fand ich erst ein bisschen langatmig. Ich habe mir die dann aber natürlich nochmal in Ruhe angehört. Dann fand ich es auch sehr gut. Ja, ist eine sehr interessante Folge. Ist keine richtige Rätselfolge. So eine richtige Rätselfolge haben wir überhaupt gar nicht. Ich dachte, die Bob-Folge würde so ein bisschen Rätselfolge sein, aber nicht wirklich. Es ist so ein bisschen Gruselfolge, wie dieses Cover ja auch schon zeigt mit diesem weißen Menschen da hinter diesem Fenster. Ja, einziges, das kann man bei fast jeder Folge sagen, ist die Länge. 80 Minuten, Ticken länger, Ticken weniger hätte auch gereicht, finde ich. Wobei diese Folgen sich auch dadurch ausgezeichnet haben, dass man sich hier viel Zeit gelassen hat für so nebenbei Sachen. Auch dieser Meadow Fresh Eiswagen, der in jeder Folge dran kam. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in irgendeiner Folge schon mal dran kam. Weil er hat ja keine Rolle mehr gespielt. Der muss irgendwie schon mal in irgendeiner Folge dran gewesen sein. Einmal der Meadow Fresh Eiswagen und dann das Root Beer. Das wird auch des Öfteren erwähnt. Nee, also gute Folge. Gute Gruselfolge. Beste seit langer, langer Zeit. Beste seit wahrscheinlich seit Feuermond. 4,5 Sterne. Feuermund muss ich auch noch mal hören demnächst. Ja, Jo, das ist auch weil eine du gerade ganze gesagt hast, Nachtschicht. dass gewisse Charaktere immer wieder erwähnt werden und dann, weil das habe ich mich vorhin gefragt, was ist eigentlich aus Skinny Norris geworden? Das ist eine gute Frage. Der wurde Weil Feuermond letztes Mal erwähnt, der wurde hier auch gar nicht erwähnt. Das stimmte eigentlich. Den hätte man dann auch irgendwie einbauen können. Man hat ja als ich Dick. überlegt habe, ob ich mir Notizen mache oder nicht, da habe ich mal so nachgedacht und habe ich gedacht, was ist eigentlich sehr interessant, mal rauszukriegen, in welcher Folge der das letzte Mal auftaucht und was aus dem geworden ist. Der war ja am Anfang war der regelmäßig dabei. Die ersten 20 Folgen, sag ich mal, dann ein bisschen weniger und plötzlich war er weg. Ja, letzte Folge, das müsste Feuermond gewesen sein. Da wurde ja eben, da kam ja raus, dass irgendwie der Künstler, der da dieses Feuermond-Bild gemalt hat, glaube ich, sein Vater oder irgendwie so ist. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich weiß da auch nicht mehr genau. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gehört. Eugène? Ja, ist das so? Ich denke, in diesen ganzen großen Folgen, das ist auch so ein Charakter, der auf einmal einfach verschwunden war oder jetzt lange nicht mehr aufgetaucht ist, das war Victor Eugène, glaube ich. Ja, wobei der ja noch nie so richtig regelmäßig aufgetaucht ist. Na, bei den runden Folgen, glaube ich, war der immer dabei als, Ja, es wäre jetzt interessant mal zu gucken. Also die 150. die gibt es ja jetzt schon als Buch. Also ich lese die jetzt auf jeden Fall nicht. Denn würde das ja nicht mehr so viel Spaß machen. Aber es wäre schon interessant zu wissen, ob da irgendeiner dieser Charakter auftaucht. Wäre Es auf ist jeden ja Fall. jetzt so ein anderer Detektiv, jetzt habe ich aber den Namen vergessen. Dick Perry. Ab und zu mal, genau, der Dick Perry, spielt der bei dieser den Gegenspieler von Justus Jonas, aber eben nicht so Ja. interessant. Ich finde immer die zu tut mir leid jetzt für die Abschweifung, aber diese Folgen mit Victor Eugène fand ich immer ganz gut, wenn die beiden sich so als Masterminds gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, wer jetzt schlauer ist und so. Das macht immer eigentlich viel her, finde ich. Ist interessant zu hören. Ja, der könnte wirklich mal wieder eine Rolle spielen. Das stimmt, der kam auch nur erst einmal vor in einer Folge. Das müsste diese Quallenfolge gewesen sein. Ich guck gerade, wie die heißt. Irgendwas um die 90er rum war das. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß vieles nicht mehr. Es ist meistens, wenn es um Bilder geht oder irgendwie, dann ist der Bösewicht Victor Eugène gewesen. Ja, Gift per E-Mail, da war Dick Perry drin, mit drin. Gift per E-Mail, das war auch eine schöne Folge. Das ist richtig. Ja. Tja, ja, Dick Perry, der in der ersten Folge, wie kam der in der ersten Folge vor? In der ersten Folge wurde der, glaube ich, nur gesehen, ne? Im Vorbeifahren. Genau, der behandelt diesen Bob-Fall von Anfang an. Genau. Und in der ersten Folge fahren sie an ihm vorbei, sozusagen. Da sehen sie das mit dem Graffiti oder was. Da wird ja immer öfter mal drauf angespielt. Genau. Ja, zum Beispiel, dass Bob hier in der ersten Folge ein Bild von diesem weißhäutigen Mann da an Reynolds weitergibt, um zu gucken, ob der irgendwie bekannt ist. Und Reynolds sagt dann, nee, wir haben so viele Leute, die hier so ein Zeus an die Häuser malen und da haben wir momentan keine Zeit zu. Und das ist der perfekte Übergang zu Folge 2 oder Folge von Bob. Im Zeichen der Ritter möchtest du wieder deine Künste einsetzen und uns jetzt mal verraten, was in der Folge so passiert ist? Ich habe mir das auch ein bisschen aufgeschrieben. Ja. Also in der zweiten Folge ist es auf jeden Fall so, dass die Cola-Glas nicht umkippt und dadurch haben die drei Fragezeichen noch die Zeitschrift, also die Zeitung. Und da liest Bob vor, dass es so viele Graffiti-Schmierereien gibt. Und dann wird, ich weiß gar nicht, wer da angerufen wird. Justus wird, glaube ich, angerufen auf dem Handy und ihm wird, das wird ja auch in der ersten Folge schon angeboten. Ihm der Fall, also in der Justus-Folge wird das auch angeboten, dass sie den Fall mit der Schmiererei machen. Aber da sagt er, das ist eher was für die Stadtreinigung, weil natürlich die Zeitung natürlich beschmutzt ist und sie nicht wissen, dass das weitreichender ist als nur das eine Haus. Das fand ich sehr interessant, dass Justus da gesagt hat, das wäre nichts für die drei Fragezeichen. Normalerweise sieht Justus ja überall einen Fall und muss da unbedingt was drüber wissen. Ja, genau, sie übernehmen jeden Fall. Genau, und diesen, aber wegen das eine Graffiti, das wollten sie nicht. Und in der Peter-Folge liest er halt das vor, dass das überall ist. Und dann übernehmen sie den Fall. In der Bob-Folge meine ich jetzt. Übernehmen sie den Fall. Und bekommen dann raus, dass das kryptische Nachrichten sind von Tempelrittern und dort geht's um Rache. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, den genauen Zusammenhang musst du mir jetzt mal helfen, weil ich möchte natürlich auch die Lösung nicht verraten. Und das ja, es gibt da ja noch diesen, es gibt da ja noch diesen Jesper, der, also es gab früher in der Schule damals ein Feuer und man ist sich da nicht so sicher, was da jetzt wirklich passiert ist und man geht wohl davon aus, dass der Jesper wohl irgendwie mal geopfert wurde da. Man weiß nicht, ob er tot ist oder ob er noch lebt. Ich glaube, so ist das. Irgendjemand hat den auch gesehen. War es nicht so? Wüsste ich jetzt nicht. Also, es kann mir natürlich auch in Gang sein, aber ich meine eigentlich, dass es so war, dass man annimmt, dass der da irgendwie geopfert wurde von irgendwelchen Ritualen und so. Und dann kommt raus, dass die Leute, die da diese Malereien an ihrem Haus haben, da etwas mit zu tun haben. Weiter wollen wir da, glaube ich, auch nicht gehen. Und ja, die kryptischen Nachrichten bedeuten, ich glaube, Freitag der 13. werden die zuschlagen und das ist wäre in der Geschichte ist es halt morgen, also haben sie sozusagen 24 Stunden Zeit, um den Fall zu lösen. Genau, ich bin zurück. Ist auch eine gute Folge auf jeden Fall, also. Ja, ich dachte jetzt, als ich die heute zum zweiten Mal gehört hatte, davor dachte ich, okay, also davor hatte ich dann ja nochmal die Justus-Folge gehört, da dachte ich, ja, die ist wohl doch besser als die Bob-Folge. Hätte ich jetzt zwar erst nicht gedacht, aber letztlich muss ich sagen, ist die Bob-Folge doch nochmal ein kleines Ticken besser als die Justus-Folge. Muss ich sagen, irgendwie. Ich finde sie ein bisschen schwächer, meiner Meinung nach, aber Bob ist ja mein Lieblingscharakter von den drei Fragezeichen. Meine auch. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr im Vordergrund tritt. Das war nämlich das, was ich erwartet hatte von den Dreitag, ohne mir durchzulesen, was auf der CD steht. Habe ich halt gedacht, dass jeder von denen einen Fall löst, so ist er. Und dass das so eine gewisse Überschneidung gibt, wenn man am Anfang zusammen ist und am Ende wieder zusammenläuft und nicht, dass die drei halt ununterbrochen zusammen sind. Ich hätte mir halt gewünscht, dass Bob mit seinen Recherchen und so, dass das eben auf ihm zugeschnitten ein bestimmter Fall ist. Aber das war es nicht, aber es war trotzdem gut. Ja, das ist überhaupt schwer zu sagen, welche Folge zu wählen. Also die Peter-Folge, die ist am meisten auf ihn zugeschnitten, das merkt man ja. Bei Bob und Justus kann man sich drüber streiten. Man merkt bei der Bob-Folge ja schon, dass da viel Recherche mit drin ist. Und bei der Justus-Folge, ja, die bleibt dann halt übrig. Ne? Es ist noch nicht so klar zum Ausdruck geworden, aber es ist auf jeden Fall wieder eine sehr gute Folge. Es ist auch so ein bisschen so eine typische frühere Drei-Fragezeichen-Folge. Es wird auch viel, ist viel auf dem Schrottplatz in der Zentrale und so. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Gut ist übrigens fand auch. Ich fand es auch gut. Muss sagen, wie gesagt, Bob ist mein Lieblingscharakter und ich würde sagen, ein kleines bisschen schwächer wie die Justus-Folge. Vielleicht auch, weil ich die Justus-Folge zuerst gehört habe. Und ich weiß nicht, was ich würde sagen, 3/3 Sterne. Ich habe dieser Folge auch wieder 4,5 Sterne gegeben. Mit dem Vermerk ein bisschen besser wie die Justus-Folge. Hat mir einfach insgesamt so von den Ermittlungen doch nochmal einen Ticken besser gefallen. So, dann gehen wir weiter zu P, Fremder Freund. Die Peter-Folge und die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut zugeschnitten auf ihn. Und du darfst jetzt wieder anfangen zu erzählen, was passiert ist. Also spielt sich wieder alles in diesem Lokal ab und diesmal bekommt Peter die Cola ab. Und er geht dann halt ins Badezimmer, also in die Toilette des Lokals und achso, da in jeder Folge hat sich Peter die Karte vom Nachbartisch geholt. Das ist vielleicht auch wichtig, um die Folge zu verstehen, warum er da überhaupt angemacht wird. Jedenfalls in diesem Badezimmer kommt ein Mann auf ihn zu und schüchtert ihn ein bisschen ein, sag ich mal so, weil er die Karte runtergenommen hat von dem Tisch und Peter sagt halt, dass er nicht wusste, dass da jemand sitzt und Peter ist ja so ein bisschen der Angsthase der drei Fragezeichen. In den Hörspielen zumindest, in den Büchern ist es ja nicht ganz so. Und er geht dann raus aus, also ein bisschen eingeschüchtert geht er raus aus das WC und dort trifft er ein attraktives, junges Mädchen. Und dies entschuldigt sich der Mann da drin, war nämlich ihr Onkel. Und sie entschuldigt sich und sagt, sie ist ein Riesenfan von den drei Fragezeichen. Diese Folge ist wirklich sehr komplex, wenn ich es jetzt so nacherzähle, merke ich das gerade. Und möchte dann ein Autogramm haben von Peter und er gibt ihr natürlich das Autogramm und ist dann stolz wie Oscar, sag ich mal. Kommt also zurück und erzählt das und lernt dann, wenn ich, weiß ich nicht, soll ich das jetzt mit dem Joggen und dem anderen Peter, soll ich das noch erzählen oder ist das dann schon verraten? Klar, mach alles weiter, du. Also diese Folge, die kann man super nacherzählen, das ist... Er lernt dann beim Joggen jemand kennen, der auch Peter heißt, in Anführungszeichen, sage ich mal, und der auch ein MG fährt. Peter fährt ja diesen MG in den meisten Folgen. In den Folgen, wo dieser Chauffeur Morten nicht mehr mitmacht, zumindest. Ja, das ist auch wieder eine Frage, was mit dem eigentlich geworden ist. Tja. Und ja, die werden dann sozusagen Freunde und der ist dann schon ein bisschen, als Peter immer ein Treffen mit ihm absagt, so war das, glaube ich, da wird er schon so ein bisschen ungehalten und es dauert ja nicht lange, da wird Blackie empführt von den drei Fragezeichen. Und drei Fragezeichen bekommt eine Nachricht, wenn sie Blackie lebend wiederhaben möchten, sollte Peter Shore bei den drei Fragezeichen aussteigen. Und die drei Fragezeichen machen das dann. Peter muss halt aussteigen und es gibt ein Casting, wer sozusagen der dritte Detektiv wird. Und das ist wirklich das Beste an der ganzen Folge, wie ich finde. Ja, und weiß nicht, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist schwer auf die Folge 2 einzugehen. Also es ist eine gute Folge, es ist eine empfehlenswerte Folge, aber wenn ich jetzt mehr sagen würde, würde ich das Ende schon verraten. Und wenn man, ich finde, wenn man das Ende weiß, ist die Folge nicht mehr. Das ist so eine typische Folge, die man einmal hört und dann, meiner Meinung nach, wenn man sie dann gehört hat und das Ende weiß, ist sie nicht mehr so. Zumal es auch schon ab Mitte der Folge abzusehen war, wie es ausgeht. Es ist eigentlich nur interessant, wie sie es lösen. Und das wird ja dann im Prinzip mit dem Casting wird die Folge auch gelöst. Ja, also lachen kann man später auch nochmal drüber. Gut ist auch noch die Szene, wo Peter den Kuchen hat da und meint, der wäre von seiner Mutter, dieser Kuchen. Der kommt ja auch, glaube ich, in allen drei Folgen vor. Nein, in der ersten glaube ich nicht, aber in der Bob-Folge auch. Der Kuchen kommt auch in allen drei Folgen vor und dann kriegt er noch eine Nachricht von seiner Mutter und alles ist immer mit F geschrieben statt mit V, wa? Ja, genau, genau. Das kann man noch sagen zu der Folge. Aber ansonsten fällt mir jetzt nicht mal mehr ein, wie ich es umschreiben kann, ohne die Folge aufzulösen. Peter meint dann, am Anfang ein bisschen in eine Irre geführt, wo man denken könnte, wer der Täter ist. Aber nach einer Weile ist auch durch, ist es einfach eigentlich klar und es ist nur noch interessant zu wissen, wie es aufgelöst wird. Ja, wichtiger Aspekt dieser Folge ist auch auf jeden Fall auch die ganzen Lacher. Und ja, es ist anfangs dachte man, wusste man bei der Folge gar nicht so genau, was sie jetzt von einem wollen, weil es dauerte auch sehr lange, bis das irgendwie ins Rollen kommt, die Folge. So ein richtiger Fall ist es auch eigentlich gar nicht. Also Peter wird halt bedroht. Ich glaube, gab es sowas schon mal, dass eigentlich von den drei Fragezeichen einer nur bedroht wurde. Ja. Und ich glaube nicht, wa? Sonst doch, hat er immer erst einen Fall angenommen und dann. Es gab ja mal die Folge Späte Rache. Ich glaube, da wurde Peter nach irgendeinem Disco-Besuch da verschleppt und Ein Großteil der Folge wurde dann nur von Bob und Justus gesprochen. Genau. Ja, sowas war es aber natürlich nicht. Also Peter hatte ja sehr viel gesprochen. Ja, auch wieder eine sehr gute Folge. Wenn nicht sogar die beste, würde ich mal fast behaupten. Auf jeden Fall so von den Höhepunkten und besonderen Momenten in der Folge her. Deine Bewertung? Ich würde sagen, ich setze sie gleich mit der Bob-Folge. Ein bisschen schwächer als die Justus-Folge, aber aufgrund, dass ich die drei Fragezeichen oder dass sie von den Machern, wie gesagt, dort ein bisschen verarscht werden und es wirklich Anspielungen gibt auf andere bekannte Hörspiele, und die auch noch verarscht werden dabei, gebe ich auch drei Viertel Sterne. Ein Minuspunkt ist halt, wenn die Folge aufgelöst ist und man weiß, wie es ist, die Lösung, braucht man die nicht nochmal hören. Und bei den anderen Folgen ist es ja, also bei der Justus-Folge, die könnte ich immer wieder hören. Also die fand ich wirklich, hat man noch so, man hat was, man kann noch irgendwie was anderes rauskriegen, wenn man sie nochmal hört und nochmal hört. Ja, ist richtig, das ist bei allen Folgen so ein bisschen, weil diese Details von den anderen Folgen, die da eingebaut werden, die versteht man natürlich so richtig erst, wenn man alle Folgen einmal gehört hat. Aber die Peter-Folge ist vom Niveau her meiner Meinung nach die leichteste Kost von allen dreien. Also man braucht nicht groß mit überlegen oder es gibt doch die kryptischen Zeichen gibt's auch, aber es wird ja nicht drauf eingegangen und der Projektor wird verkauft, glaube ich, einfach. Ja, und sie freuen sich dann. Sie freuen sich dann wie sonst was. Das ist auch eine sehr schöne Szene. Ja gut, okay, in dem ersten Teil verkaufen sie ja nicht, weil sie das Band schon gefunden haben. Dann im letzten Teil finden sie ja das Band nicht und deswegen verkaufen sie ihn einfach. Sonst ist es für mich ja auch eher unverständlich gewesen, warum sie ihn auf einmal verkaufen und in der ersten Folge nicht. Naja, $200. Das ist schon eine Menge. Bei der ersten Folge wollte man sich halt nochmal die Option offen lassen, sich das Band dann nochmal anzugucken. Wenn es ja nötig ist für den späteren Verlauf. Am Ende verkauft man es dann ja. Da weiß man ja, dass der Dawson ein Sammler ist und da hat man den Fall ja gelöst, da ist das Band ja nicht weiter wichtig. Ne, auf jeden Fall eine sehr gute dritte Folge. Von mir 5 Sterne. Also ich muss sagen, es ist eine Comedy-Folge, aber ich muss sagen, es ist was ganz Erfrischendes. Sowas hat man bei den drei Fahrzeugen noch nie gehabt. Es ist mehr Comedy als die Live-Sachen. Ja. Mir viel Spaß gemacht beim Hören. Eindeutig. Um auf diesen Dawson nochmal einzugehen, ich dachte ja in der ersten Folge, der ist der Täter. Das hat mich auch an eine Folge erinnert, wo waren das schon mal? Vielleicht wirst du es noch wissen. Wo das waren ganz frühere Folgen, wo auch so ein Händler mit diesen Köpfen, mit diesen. Da kommt auch so ein Händler und möchte diese Statuen. Ja, das sind diese, ja genau, das ist der Flug des Rubin, glaube ich. Genau, an diese Folge hat mich das ein bisschen erinnert, so am. Mit diesen Dorfen, als er dort auftaucht und erst stottert und so und dann am Ende dann normal spricht und Peter direkt bedroht. Und wenn er eigentlich mit dem Fall nichts weiter zu tun hat, warum bedroht er ihn dann? Und das ist eben so. Aber es war in Ordnung. Das war schon ein sehr hartnäckiger beste, Sammler. Vielleicht doch gerade deswegen, weil man am längsten von allen drei Folgen eigentlich eine Irre geführt wird. Und ja, insgesamt ist das sehr schön bei diesem. Insgesamt ist es bei diesen Folgen sehr schön, weil der Wiederhörwert sehr hoch ist, weil man halt immer wieder Details findet und finde ich sehr schön. Immer wieder Zusammenhänge, immer wieder neue Sachen aus allen Folgen, neue Charaktere und so weiter und so fort. Sehr schöne Sache. Es gab ja mal von den 3i, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Folge zum Selberlösen, kannst du dich daran erinnern? Hotel Luxury End, natürlich. Genau, die fand ich, das fand ich ziemlich stressig, weil immer bei mir kam, dass die drei Fragezeichen dann auf einmal tot waren. Ja, und vor allem geht oder einem dieser, oder sonst was. Ging einem dieser Radiomoderator da ziemlich auf die Nerven nach einer Zeit. Das stimmt, genau. Die Folge, die habe ich, ich habe die einmal richtig gehört und dann nie wieder. Ich habe mir dann einmal aufgeschrieben, wie der perfekte Weg ist und dachte, dann haust du ja einmal alle richtigen Tracks zusammen und hast dann ein vernünftiges Hörspiel, aber das ist auch nicht so leicht. Zudem, dass ja auch eine. Es waren zwei CDs, oder? Es waren zwei CDs? Ja, genau. Man hatte dann verschiedene Möglichkeiten. Der Fall konnte anders enden und es war sehr. Vor allem, wenn man dann die erste CD drin hatte und zur zweiten wechseln musste, gab es am Anfang einmal die Möglichkeit. Die zweite CD bestand fast nur aus halt die falsche Lösung. Dass man immer, dass es eben nicht gelöst war. Weil im Computerspiel würde man jetzt sagen, Game Over so ungefähr, ja. Also wenn man sich das auf dem iPod konvertieren wollte, was sowieso schon scheiße war, also nicht richtig, Entschuldigung für das Wort, nicht richtig ging, weil man, wie gesagt, das sehr mühevoll war, den richtigen Weg erstmal zu finden. Ja. Aber die zweite CD bestand fast nur aus den falschen Lösungen, also wo irgendwas passiert ist, dass man nicht weiterkam oder dass es eben vorbei war. Ja, sehr kurze Laufzeit. Es war schon sehr seltsam, also es ist keine Folge, die man abends zum Schlafen hört, also nicht geeignet. Nur für Leute, die den ganzen Tag irgendwie Zeit haben, sich davon CD-Player zu setzen und andauernd hin und her zu zappen und es war ein Versuch und muss man nicht wieder machen. Ist nicht nötig. Wollen wir noch auf die Fußballfolge eingehen, bevor wir und dann gesamt bewerten, die neuen 4 Folgen, oder wollen wir das jetzt separat abschließen? Oder wolltest du auf die Fußballfolge gar nicht eingehen? Doch, natürlich. Dann musst du schweigen. Ich hab das Booklet hier schon in der Hand, also schweigen wollen wir darüber gar nicht. Du darfst wieder deine Künste einsetzen und erzählen, was da passiert ist. Die drei Freizeitfolge 141 und die Fußballfalle. In der Fußball, das ist ähnlich, da gab es schon mal eine Fußballfolge. Fußballfieber. Seit dem Quiz wisst ihr ja, dass ich mich an den Inhalt erinnern kann, aber nicht an den Namen der Folgen. Es gab schon viele, also Fußballfieber und Fußballgangster, verdeckte Fouls. Beim Fußballverein, aber damals war es so ein deutscher Fußballclub. Und so fängt es im Prinzip auch an. Es fängt mit einer Auktion an. Und zwar, er steigert dieser Fußballstar, Jeffrey, heißt Jeffrey der, Seaman. Ja, Jeffrey Seaman. Genau, Jeffrey Seaman. Er steigert ein Bild, was im ersten Anschein nach wertlos ist. Und Peter hat einen Job angenommen bei der amerikanischen Nationalmannschaft als Mädchen für alles. Ja. Und kommt dann in der Zentrale der drei Fragezeichen an und sagt, er hat den tollsten Job der Welt, glaube ich, und er hat auch einen neuen Fall. Und wie das so ist, dann fahren die drei Fragezeichen halt da ins Hotel und erfahren halt, dass es mysteriöse Ereignisse gab um einige Spieler. Also manche haben Magenerkrankungen bekommen und andere haben eine Mumie, war es, glaube ich, wa? Ja, irgendwie sowas. Gesehen. Und dieser Jeffrey Seaman, der hört halt Stimmen, die seinen Tod voraussagen. So in diese Richtung. Und es geht, wie gesagt, um die Bilder. Letztendlich, das kann ich ja noch sagen, also da weiß man ja nicht, wer wie und was. Also auf jeden Fall geht es um die Bilder. Und ja, das ist so eine typische Fußballfolge, würde ich sagen. Die fand ich allesamt nicht so gut. Ja, mehr fällt mir da jetzt auch nicht zu ein. Also ich muss sagen, ich mag keinen Fußball, aber ich fand die Fußballfolgen alle bisher recht solide. Soweit ich das in Erinnerung habe. Also die letzte war Fußballfieber jetzt davor. Die gefiel mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ziemlich gut sogar. Die wurde sehr niedergemacht immer, aber die fand ich ja immer ganz gut eigentlich. Fußballfalle jetzt ist wieder so eine, ja, eine typische Drei-Fragezeichen-Folge. Es gibt da so einen Unterschied zwischen diesen normalen Dreifaser und die und der Dreitag und den Dreitagfolgen. Das hattest du ja schon gesagt, das ist schlecht zu beschreiben, aber diese normalen drei Freizeitfolgen, die sind halt schlecht zu beschreiben, sehr geradlinig und lassen sich wenig Zeit für andere Sachen. Ja, die nehmen sich nicht mit so viel Selbstironie und das fehlt denen. Also wenn die immer, das war, das ist vielleicht auch das, was vom Anfang, von den ersten Folgen, die besten sind ja nach wie vor die ersten 20, würde ich sagen, das sind die besten Folgen, die höre ich so oft noch, wenn es dauert ja immer ziemlich lange, bis eine neue Folge rauskommt und dann höre ich immer mal wieder so zufallsmäßig immer eine von den ersten 20. Und das sind so wirklich mit die besten. Und jetzt alles, was so danach kam, nach der langen Pause vor allem, ja, das ist so, wenn man Fan der Serie ist, dann hört man es. Und dann hört man es einmal und zweimal und dann, ja. Ja, das stimmt, das ist ganz interessant. Aber jetzt, es wird ja gezeigt, es liegt halt nicht an dem eigentlichen Drei-Fragezeichen-Team, sondern wirklich an den Buchvorlagen. Der Dreitag zeigt, man kann das auch noch anders machen. Wäre vielleicht ganz gut, da jetzt mal so ein bisschen auch, ich meine, es gibt ja Buchvorlagen, aber man kann in die Buchvorlagen ja auch durchaus, wenn man das dann in das Skript durch, ja, schreibt, durchaus auch ein bisschen Humor und sowas mit reinpacken. Wäre ja eigentlich nicht so das Problem. Ich habe mir ja, obwohl ich die Fußballfolgen nicht mag, habe ich mir ja, wo wir letztes Jahr im Urlaub gefahren sind, das Buch gekauft, Tatort Fußball, von den drei Fragezeichen. Ach, das ist so ein Sammelband. Ja. Genau. Und das gab es relativ günstig bei uns bei Weltbild in der Stadt. Habe ich mir das geholt. Und muss wirklich sagen, zu lesen ist es besser. Also, wenn man es liest, ist es anders. Hast du schon mal gelesen, ein Buch von den drei Ich Fragezeichen? habe früher sehr, sehr viele. Ich bin ja jetzt auch etwas jünger. Vielleicht etwas mehr in dem Alter für drei Fragezeichen lesen. Ja, früher habe ich die sehr viel gelesen. Ich hatte da so einen ganzen Haufen im Regal liegen. Die sind jetzt so langsam alle verkauft. Ich habe schon sehr, sehr lange keinen Drei-Fragezeichen-Band mehr gelesen. Die lesen sich auf jeden Fall sehr anders, als die Hörspiele sind. Weil ja diese Charaktere kommen dann nicht ganz so stark durch. Aber schlecht lesen die sich jetzt auch nicht. Charaktere werden ein bisschen anders dargestellt als Justus zum Beispiel ist nicht mehr so dick. Das ist, wie gesagt, ich habe vorher auch nie so ein Buch, ich halte die Hörspiele. Aber wenn wir mit dem Zug in Urlaub fahren, dann lese ich ab und zu doch mal. Und dann habe ich gedacht, lese ich mal was Einfaches, nicht so Kompliziertes und habe mir die drei Fragezeichen Tatort Fußball und liest sich besser, wie sich's anhört, auf jeden Fall. Und es ist spannender und die Charaktere sind anders. Also die Bücher würde ich eher empfehlen von diesen Fußballfolgen als die Hörspiele. Also. Und das Buch im Sammlerband hat auch nicht wesentlich mehr gekostet als ein Hörspiel. Also das ist, Ich werde demnächst mal gucken, dass ich auch mal dieses Sammelband bekomme und dann werde ich das auch mal lesen und dann werde ich mir dazu mal die Hörspiele anhören und dann wollen wir ja mal gucken, ob das alles so stimmt. aufgefallen ist, gleich bei der ersten versteckte Fouls, da ist, weil ich habe das gelesen und dann natürlich auch nachgehört und da sind mir gleich viele Sachen aufgefallen, die wirklich anders sind. Wie zum Beispiel in dem Buch ist es so, wenn ich mir das, wie gesagt, schon fast ein Jahr her, wenn ich mich zurückerinnere, dass der Peter alleine in der Umkleidekabine durch diesen Gang gegangen ist und dort verfolgt wurde von, ich ich weiß auch nicht, so ein Katzenmensch oder ich weiß auch nicht mehr, was das war. Katzenmensch? Ich habe keine Ahnung. Im Hörspiel ist, nee, warte mal, Bob ist dort durchgelaufen, Peter spielt ja mit. Im Hörspiel ist es dann Bob mit Justus zusammen. Mhm. Also wirkt das doch gar nicht mehr so spannend und es kommt doch nicht so unheimlich rüber und spannend, wie sich liest, wenn man es hört. Also das finde ich, das ist genau bei diesen Fußballfolgen irgendwie rausgenommen und ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht. Dass die sind halt für, weiß ich nicht, vielleicht eine andere Zielgruppe oder da ist es mehr so detektiv, aber das Unheimliche, was eigentlich ist, ist raus. So, ja. Ja, die Frage ist jetzt, lesen Jüngere, ob die jetzt eher die Bücher lesen oder eher die Hörspiele hören? Ich weiß ja nicht, Hörspiele würde ich jetzt eher fast sagen, dass das doch eher etwas ältere hören. Und bei den Büchern, ich weiß sowieso nicht, wer so die Hauptzielgruppe für die Bücher ist. Wer die überhaupt noch großartig liest und ob die überhaupt noch großartig gut verkauft werden oder ob die wirklich nur noch dazu geschrieben werden, dass man dann Vorlagen fürs Skript hat. Wie gesagt, also ich habe mir nur das eine Buch mal geholt und ich würde mir jetzt auch kein weiteres davon mehr holen, weil alle 2 Monate spätestens kommt eigentlich jetzt wieder eine neue Folge raus. Ja, genau. Da waren sogar, wenn man so will, 4. Und um nochmal auf die eigentliche Fußballfolge, über die wir gerade gesprochen haben, zurückzukommen. Also wenn man jetzt 1 Plus kaufen will, also entweder diesen 3-Tag oder diese Fußballfolge, dann würde ich sagen, auf jeden Fall der 3-Tag sich holen. Also die Fußballfolge, wenn man nicht Fan der Serie ist, kann man so, glaube ich, getrost überspringen. Der 3-Tag ist aber wirklich empfehlenswert, also für jeden eigentlich, selbst für Leute, die nicht Fan von 3 Fragezeichen sind, wenn man das mal hört, wird man es auch nicht unbedingt, weil es ja extrem anders ist. Oder nicht extrem anders, aber schon etwas anders als die eigentlichen Folgen, aber durchaus empfehlenswert, würde ich sagen. Und du? Ja, sehe ich genauso. Also wenn man sich was kaufen will, dann eindeutig der 3-Tag, zumal der auch vergleichsmäßig eindeutig billiger ist. Dafür, dass es natürlich 3 vollwertige Folgen drin sind und nicht nur eine. Ja, ist was ganz anderes als die normalen Folgen, aber positiv gesehen was anderes. Eindeutig. Ja, die Fußballfolge sollten, also die Fußballfalle sollten wir auch noch bewerten. Ein toller Moment war diese Trashige, als sie da in diesen Katakomben sind. Peter mit diesem Jeffrey Seaman und dann diese Gestalt da sehen. Ich glaube, Anubis sollte das darstellen, ich weiß nicht genau. Ach, wo ich vorher gesagt habe, das ist eine Mumie, genau. Genau, genau. Genau. Ja, ich fand die Folge eigentlich ganz in Ordnung. Also es ist wieder so eine typische 3-Fragezeichen-Folge. Wenn wir jetzt die nächsten Folgen hören, werden wir wahrscheinlich sowieso sagen, oh Gott, die sind irgendwie auch nicht gerade so gut. Nach dem Hören der 3-Tag-Folgen. 4 Sterne kriegt die trotzdem, denn ich fand die durchaus gut. Man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass die Folgen nicht mehr so gut sind wie früher. Dadurch hat sich das Bewerten jetzt auch etwas verändert. Zumindest bei mir. 3 Sterne von mir für... Ich habe mich nicht geärgert, dass ich es habe, aber ich würde sie nicht nochmal kaufen, sage ich es mal so. Mhm. Naja. Wo ist das? Ja. Insgesamt Fazit, sehr gute 4 Folgen an diesem Tag. Erschienen ja alle an einem Tag, interessanterweise. Und dann können wir nochmal vorgreifen. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Ja, ein paar Minütchen. Okay. Die nächsten 2 3-Fragezeichen-Folgen kommen am 3. Dezember. Das sind wieder 2. Tödliches Eis. Und weiß ich jetzt nicht so genau. Interessant ist aber auf jeden Fall, es gibt ja noch so alte Crimebuster-Folgen. Das sind, ich weiß nicht genau, ob es jetzt Bücher sind. Ich glaube, es waren alte Bücher, die auch mal geschrieben wurden. Außerhalb der normalen 3-Fragezeichen-Buchreihe, also noch so ein englischsprachiges Buch, was nie übersetzt und nie als Hörspiel da gemacht wurde. Ich glaube, es waren Bücher, englischsprachige Bücher. Brainwash nennt sich das Ganze. Also auf jeden Fall dieses eine Buch. Und das erscheint am 1. April 2011, das ist noch ein bisschen hin, aber man kann es ja schon mal erwähnen, auch als Hörspiel. Und es wird keine reguläre Drei-Fragezeichen-Folge, es ist also schon wieder so ein kleines Special, unter dem deutschen Titel Gefangene Gedanken. Also auch wieder was, was man vorher nicht als Buch gelesen haben kann, es sei denn, man hat das englische Exemplar. Ja, das wird interessant sein, weil das ist ein englisches Buch, was schon vor einer ganzen Zeit geschrieben wurde. Und wir wissen ja, die besten Drei-Fragezeichen-Folgen, die wurden natürlich auch aus dem Englischsprachigen übersetzt. Und vielleicht wird das dann ja mal wieder so eine richtig gute, schöne Rätselfolge, sowas in die Art. Klingt auf jeden Fall interessant, muss ich sagen. Also, ich habe davon noch gar nichts gehört. Ich gucke immer mal auf die Drei-Fragezeichen-Seite. Ich kann ich auch mal kurz machen. Ja, ich gucke immer auf die Rocky Beach Seite. Also es gibt hier bei Europa so eine Produktliste mit den Veröffentlichungsdaten und da steht das ganz unten. Und da gucke ich immer, was so demnächst für Veranstaltungen sind, und dort sind öfters, stehen dort immer solche Partys drinnen. Record-Release-Partys. Ja, die sind aber immer so ein bisschen weit entfernt. Hörspielabend zum Special am 28.10. in Koblenz. Genau. Drei Fragezeichen am Plug. Sowas, und dort steht auch immer, wenn die nächste Folge erscheint, und da steht bei mir jetzt als nächstes immer noch der Dreitag drinnen. Tja, ich gucke mal auf rockybeach.com und da steht dann auch sowas. Immer. Wenn immer was Neues da steht. So viel passiert da ja jetzt auch nicht. Drei Fragezeichen mäßig, wie das jetzt beim Wrestling ist. Naja, auf jeden Fall. Sehr gut folgen. Und zum Ende wollen wir doch noch mal ganz kurz Wrestling aufgreifen. Du hast ja auch Bound for Glory gesehen. Okay. Deine Meinung zu Bound for Glory? Oder zum es ging ja eigentlich nur um den Main Event und was da passiert ist. Wobei ich aber sagen muss, gerade mit Ansteigen der Card sind die Matches sogar schlechter geworden. Also ich war, am Anfang fand ich es richtig gut und habe mir noch so gedacht, warum gucke ich eigentlich so wenig TNA? Ich hatte ja die letzten beiden Impacts gesehen Wahrhaftig? und eben Bound for Glory. Aber die letzten beiden Impacts hatte ich mir erst anguckt, nachdem Thomas gesagt hat, dass ich glaube, es war bei euch, war Thomas mit Ja. dieser Fehde zwischen Mick Foley und Ric Flair. Genau. Ich habe es mir angeguckt, wie sie sich gegenseitig selber vor dem Nischel gehauen haben, um zu bluten. Ich habe darauf verzichtet, ich habe es mir nicht angetan. Ich bin ja genau wie du kein großer TNA-Gucker mehr. Und im Pay-Per-View habe ich mir auch angeguckt und es war grundsolide, aber dafür, dass Bound for Glory war, der angeblich größte TNA-Pay-Per-View des Jahres, war es doch zu wenig. Habe das ja so ab und zu. Folge ich das ja mal und lese, was dort so passiert bei TNA. Und weiß ich nicht, da wurde so ein Hype gemacht um Ankündigungen. Ich habe hier eine Großankündigung von Dixie Carter erlebt bei Bound for Glory, die es geben sollte. Auch in den Wochen vorher muss mir die entgangen sein, also scheint es nicht so groß gewesen zu sein. Nee, das macht TNA generell sowieso sehr gerne, seit Hulk Hogan da ist, gibt es circa wöchentlich eine große Ankündigung, die TNA verändern wird, aber was das dann ist, weiß man nicht so Also genau. eine Großankündigung von Team 3D bei Bound for Glory, Ob die was jetzt ich so auch, echt ist, weiß ich weiß auch ich nicht. nicht. Oh, Team 3D, das ist so 19 Jahre, ich weiß nicht, ich mag die einfach nicht mehr. Ich kann die passen auch gar nicht in diese Tag-Team-Szene rein bei TNA, die sind so unbeweglich, sag ich mal so, ja. Ja, das stimmt. Wenn man, ja, und dann sagen sie, es ist Schluss, und ich habe gedacht, naja, Gott sei Dank, und dann sagen sie, aber einen Kampf machen wir noch, und dann habe ich gedacht, oh nein. Und dann geht's auch gegen die Motor City Machine Guns, und dann geht's bestimmt noch um den Titel, und dann gewinnen sie den nochmal, und dann bleiben sie doch noch 10 Jahre. Ja, Ach, ich ich weiß dachte, auch das kommt nicht. an dem Abend noch und ich war dann auf jeden Fall schon erstmal froh, dass es nicht an dem Abend kam. Und zum Main Event, das war ja, also ich habe ja eigentlich in dem Match Rob Van Damme gegen Abyss drauf gewartet, dass sie kommen. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es irgendwas mit Hulk Hogan zu tun hat, weil ja eigentlich kein großer Ex-WWE irgendwas frei war, der da hätte kommen können. Ich hatte mir erhofft, dass da irgendwas Schönes kommt. Ich wusste auch nicht was, aber ich dachte, so viel Hype, größte Pay-Per-View, da dachte ich, okay, hoffentlich, aber. An irgendwas Unheimliches habe ich gedacht, so wie Ministry of Darkness damals oder irgendwie sowas, ja, was Gruseliges. Was Böses, Blutiges. ja, und dann kommt da Erik Bischoff mit dem Stuhl. Und Hulk Hogan kommt innerhalb von einer Viertelstunde zum Ring gehinkt. Und, oh, nee. Und Jeff Jarrett und weiß ich nicht. Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ja damals, ich bin ja nun schon fast 30, ich habe damals WCW verfolgt. Und das kommt ja alles so bekannt vor. Und es hat damals schon nicht auf Dauer nicht funktioniert, ja. Und es war im Prinzip genau diese NWO, zack, da sind wir. Und ausgerechnet Jeff Hardy, der in so ein Stable zu stecken, weiß ich nicht. Oh, da hätte man doch, also mir persönlich gefällt es nicht. Also. Ja, das Publikum hat dann, wie das früher auch so Tradition war, Müll in den Ring geschmissen und das entsprach auch so meinen Meinung dazu. Ja, aber das Publikum, die sind ja alle, das sind ja Statisten. TNA hat ja kein richtiges Publikum, das sind ja Leute. Ja, das stimmt, es wurden, also es gab 3500 Zuschauer. Und das ist wie in so einem Game-Shows, dann blinkt da oben auf, statt Applaus, blinkt dann da auf, wirft Klopapier und dann schmeißen die halt. Ja, man weiß es nicht. Es gab 3500 Zuschauer und es wurden auch wieder viele Freikarten verteilt, wohl angeblich. Tja. Ja. So ist das. Also ich weiß nicht, ich, boah, ich, ob TNA, ob das noch was wird. Ich glaube, ich habe da nicht mehr viel Hoffnung. Also eine Zeit lang habe ich mit den Gedanken gespielt, dass das wirklich Vince McMahon und was weiß ich, Shane McMahon sind, die dann reinkommen und sagen, so, wir haben den Laden gekauft, Das wäre richtig gut gewesen, das wäre cool. Ab jetzt gibt es einmal wöchentlich WWE Impact und wir kriegen ein Match auf dem Pay-Per-View-Card und das. So ungefähr ist es, aber so, ich bin kein großer Jeff Hardy-Fan, muss ich sagen, und man hätte Kurt Angle dort gehabt und wenn man unbedingt jemanden dort aus dem Main-Event nehmen wollte und man hat Mr. Kennedy, die wesentlich charismatischer sind und ich weiß nicht, also es war mir egal. Ich meine, angeblich ist er ja der beliebteste zurzeit dort im TNA. Ja. Das sollte dann extra schockend wirken, habe ich im Nachhinein gelesen. Aber ich weiß nicht, ob er diese Rolle als Anführer von so einem Heel-Stable so spielen kann. Ich glaube, es soll ja. Ich habe jetzt nicht mehr Impact geguckt danach, weil es mir eigentlich schon wieder egal war. Aber nee, habe ich auch nicht mehr. Es ist auch wieder es sollte wohl. Wenn's so ist, das sollte wohl Heel sein. Wird mit Jeff Jarrett, weil es kam ja da noch raus und wir waren da noch. Da, bis er noch im Ring war und sich gefreut hat, sollte das wohl ein Heel-Stable sein, offensichtlich. Und dann kam noch Rob Van Dam und hat irgendwas gesagt, du hast deine Seele an den Teufel verkauft und wurde er niedergeschlagen und wird wahrscheinlich eine Fehde von Rob Van Dam nochmal geben gegen Jeff Hardy, was vielleicht von den Matches her ziemlich gut werden könnte. Ja, das Problem ist, bei TNA sind die Matches des Öfteren mal ganz gut, aber Storyline-mäßig, das kannst du alles sonst wo hinstecken. Ich sag mal so, 80% der Matches sind wirklich ganz gut, wenn man bedenkt, dass die Hälfte des Rosters schon über 60 ist, aber es ist wirklich gut. Also viele sind da wirklich, weiß ich nicht, so Kevin Nash-Sting, keine Ahnung. Ja, die Story mit Kevin Nash und Sting und so, das haben wir ja auch schon mal gesagt, das ist so das Schrecklichste, was es überhaupt gibt. Ist das jetzt eigentlich, wurde das bei dem Pay-Per-View jetzt aufgeklärt oder habe ich das auch bloß verpasst? Es gab da irgend so ein Tag-Team-Match, aber ich weiß noch nicht. Ich habe immer gesagt, der eine hat die schwarzen Käppchen und die anderen haben die weißen Käppchen. Und es ist nicht richtig klar, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das haben sie doch die ganze Zeit gesagt. Ja? Also ganz ehrlich, das Einzige, was ich von dem Pay-Per-View noch weiß. Jeff Jarrett geht dann einfach in diesem Tag-Team-Match und Samoa Joe ist alleine. Und verliert er natürlich und wer ist denn, ich habe da nicht dieses ganze Story, wahrscheinlich habe ich viel zu wenig Impact geguckt, also nur die zwei Folgen, ich glaube im ganzen Jahr. Ansonsten lese ich das ja nur, wenn überhaupt. Ja, TNA, ich habe ja, als Hulk Hogan zu TNA kam, da war es ja mal wirklich ganz gut eine Zeit lang, da war es wirklich gut, also da konnte man sich das sehr gut angucken und dann wurde es schlechter und irgendwann habe ich es dann wieder nicht geguckt. Aber ja, da habe ich es dann wirklich eine Zeit lang geguckt. Ja, die am 4. Januar. Die Folge hatte ich auch noch gesehen. Ja, die hatte ich, was war das? War das, The Whole FN Show? Nein, das war wieder was anderes. Am 4. Januar war die Folge, wo, ich glaube, das ist doch für Menschen schon so lange her, wo Hulk Hogan zu TNA kam und, das müsste am 4. Januar gewesen sein. Stimmt. Ja, die habe ich natürlich auch gesehen. Das habe ich alles auch gesehen. Und dann war es halt so und dann habe ich gedacht, naja, warte ich mal ab und habe dann immer das so in Newsboards so gelesen, was da so passiert ist und irgendwie so dass ich dachte, ich muss es jetzt unbedingt einschalten, so, das war jetzt halt nicht. Und jetzt habe ich gedacht, dann war ewig diese Story mit See, das ging ja, glaube ich, jetzt auch ein halbes Jahr. Habe ich gedacht, na, da wollte ich jetzt mal wissen, was dort die Auflösung ist. Und ja, naja. Ja, die Frage ist, wusste man am Anfang der Storyline überhaupt schon, wen man da als They rausbringen will? Wahrscheinlich nicht. Es wär doch wirklich cool gewesen, wenn man schon Abyss hat in diesem Stable noch mit und er sagt immer See und wenn es was Gruseliges gewesen wäre, so wirklich irgendwie, was weiß ich, es muss ja jetzt nicht so die Art, wenn da irgendjemand kommt, kann ja auch jemand Unbekanntes sein, wie der Undertaker, ich bin jetzt mal übertrieben gesponnen, sag ich mal, aber so die Art, so ein Gimmick, halt irgendwas Unheimliches, was mit Abyss zusammen und es wurde ja immer so dargestellt, dass die Gedanken von Abyss kontrolliert werden von denen und dass die haben ja Abyss diesen komischen, dieses komische Kantholzsehen mit den Nägeln drin und so und haben den kontrolliert und boah, weiß nicht, und dann ist es Hulk Hogan und der ist ja nun wirklich nicht gruselig, der macht keinen mehr Angst. Gruselig höchstens noch aktuell im Ring, aber mir auch nicht, ne. Der ist nur noch lächerlich, das ist... Ja, das stimmt. Es passt alles nicht zusammen. Von der Logik, ich denke auch über das halbe Jahr, was da so passiert ist, es passt logisch alles gar nicht. Ich denke, am Anfang wusste man wirklich noch nicht, wen man da als Day rausbringt. Man hat wahrscheinlich noch zwanghaft bis zum Ende versucht, da irgendeine große Leute zu bekommen, aber hat man nicht bekommen und letztlich hat man sich dann gesagt, ja, dann nimm mal den Hulk Hogan halt. Das ist ja wie der General Manager von Raw. Ja. Ich glaube, da gibt es auch noch keinen, in Wahrheit. Ich weiß es nicht. Aber momentan braucht man ja noch keinen. Ich meine, ich glaube nicht wirklich, dass da, wenn Stone Cold wäre, der zu Hause da sitzen würde und E-Mails schreiben würde. Mal davon abgesehen, dass da sowieso niemand ist, der E-Mails schreibt. Ich bin nicht sicher, ob Stone Cold wirklich schreiben kann. Also, zumindest der Charakter jetzt. Nee, der wäre zu cool. Dass also Stone Cold, das passt nicht. Also, nee, es ist so. Wiederkommen mit Brille und Anzug und, ach nee. Du kannst davon ausgehen, denke ich mal, dass es Michael Cole selber ist. Das glaube ich nicht mehr. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Mike Adamly wäre so cool, aber das wird wohl auch eher nicht sein. Wir wären mehr Rechtschreibfehler in den E-Mails. Dann würde Mike cool Sachen vorlesen, wo man immer denken würde, hä, was? Das wäre auch cool. Ich weiß nicht, wer das ist. The Rock wäre natürlich sehr, sehr cool, aber ich glaube, also das ist sehr komisch, wie dieser General Manager fungiert da und was der so macht. Das ist, es passt irgendwie auf die ganzen Leute nicht so. Es ist, Es könnte auch Sinist selber sein, also. Nee, ich glaube, also das würde logisch wieder nicht passen, weil ich glaube, der wurde jetzt zuletzt bei Raw vom General Manager, der hat doch auch irgendwie ein Match bekommen, wo der nicht zufrieden mit. Ach nee, der musste sein Bragging Rights Dingens da doch gegen John Cena auskämpfen vom GM aus. Das würde dann nicht passen. Das wäre nicht logisch. Das stimmt auch wieder. Eine Zeit lang dachte ich auch, es ist Edge selber, weil das zu Edge würde es am besten passen. Ja, und dann kam wieder dieses Aufeinandertreffen und da passte das dann auch wieder nicht. Und Edge ist ja ist jetzt, glaube ich, wieder als Face bei SmackDown, oder ist Jack Swagger jetzt Face, oder? Nee, ist wahrhaftig als Face, direkt als Face wieder rausgekommen. Ich bin ein riesen Edge-Fan, aber ich mag ihn als Face irgendwie nicht. Ich mag ihn immer so hinterlistig und böse. Dann sind seine Promos witziger. Obwohl gegen The Miz war er ja auch faceig in der Promo und da war er auch gut. Und gegen den General Manager, wobei... du hast ja das Impact nicht gesehen, oder? Wo zum das Wrestling-Match gab, Ric Flair gegen das Buch von Mick Foley. Ja, oder es gab einen Brawl sozusagen, Mick Foley gegen das Buch, Ric Flair gegen das Buch von Mick Foley. So ungefähr, ich glaube, da haben sie ein bisschen diese Szene verarscht mit Edge, mit diesem Laptop. Mhm. Mick Foley wirklich, wie sage ich immer Mick Foley, dass Ric Flair wirklich total abgegangen ist, ob das Buch eingetreten hat und dem auch mehrere Elbow-Drops und Knee-Drops verpasst hat. Also, das war dermaßen lächerlich, das war schon wieder gut. Also, vielleicht sollte ich es mir doch nochmal angucken. Ich glaube, das hat sich Edge ja damals in dieser Szene nicht, das hat er ja nicht gemacht, weil er hat den einfach nur so zerkloppt. Ich glaube nicht, dass er sich da diese Lächerlichkeit preisgegeben hat, indem der Laptop auch noch Elbow-Drops verpasst, oder? Das hat er nicht gemacht. Wenn nicht, habe ich es verdrängt. Wo wir nochmal zu Edge als Face kommen, ist ja auch so eine Sache, weil hinterlistig kann man ja auch als Face sein. Ich meine, Randy Orton, der verpasst jetzt auch jedem RKO von hinten und so und ist ja auch starker Face. Also eine Sache. Orton, ja. Also Zeit muss ich wirklich sagen, bin ich ein riesen Nexus-Fan. Also ich bin wirklich, ich finde dieses, da passt irgendwie alles, dieses Lied von, dieser Theme-Song von Nexus, dieser Wade Barrett ist irgendwie cool. Ich habe mich so gefreut, dass, ich glaube, das war für mich der großartigste Moment überhaupt, als John Cena verloren hat gegen Wade Barrett. Ich hätte wirklich nie im Leben, ich habe gedacht, als diese Stipulation rauskam, wusste ich, oh, Nexus Geschichte, das war's. Wie Kindergeburtstag. Reihe schicken sie zurück in ihre Farmliga und Wade Barrett fehlt wahrscheinlich um einen US-Titel oder so. Aber dass er verloren hat und dass er dann zuerst gesagt hat, ich zerstöre das von innen heraus und er das aber nicht darf, das finde ich großartig. Das ist wirklich, ah. Ja, das stimmt. Also Nexus hat mir am Anfang, so vor SummerSlam, immer noch so ein Ticken besser gefallen. Es ist jetzt so einmal wurde so leicht zerstört, aber es kommt wieder und ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Nexus an sich, die anderen sehr erfrischend. Sind ja sowieso nur in diesem Stable, diese Prügelknaben, sag ich mal, die werden gar nicht mehr so stark dargestellt, aber der Wade Barrett an sich und ich glaube, er hat auch wirklich Chancen, sich den Titel zu holen von Randy Orton. Obwohl Randy Orton wirklich absolut beliebt ist zurzeit, der ist ja sozusagen. Also jetzt beim nächsten Party. Ja, genau. Oh. Sehr, sehr stark. Wird so als der nächste Stone Cold aufgebaut. Nee, also beim nächsten Pay-Per-View, wie heißt denn der? Der nächste Pay-Per-View? Wer ist denn das? Ach hier, Bragging Rights. Der alle Bragging Rights Pay-Per-View. Ich denke, da gewinnt hier Wade Barrett den Titel noch nicht. Das wäre noch zu früh. Vielleicht gibt es auch wieder so ein unklares Ende oder. Aber ich denke schon, Wade Barrett, der wird schon in nächster Zeit, ja, dieses Jahr vielleicht nicht mehr unbedingt, aber nächstes Jahr anfangen, auf jeden Fall noch einen Titel bekommen. Vielleicht bei WrestleMania, das wäre ganz schön. Ich kann nicht hinbekommen, wo der Referee auf dem Boden liegt, bewusstlos und schläft und Wade Barrett dann will, dass John Cena ihm hilft. Und das wird der Knackpunkt sein in diesem Match, sag ich mal. John Cena muss ja eigentlich, sonst wird er gefeuert. Aber ich weiß nicht, eigentlich wäre es richtig cool, wenn sie Wade Barrett. Aber ich denke auch bei Bragging Rights wird es wohl noch nicht. Nee, ich möchte unbedingt einen Heel-Turn von Cena. Ich denke, dass er Miss langsam mal eincashen müsste, weil langsam geht mir das nur noch aus den Nerven. Ja, mit seinem Koffer, das interessiert schon fast nicht mehr. Es ist schon so eine Nebensache. Ich möchte aber auf jeden Fall Cena als Heel, will ich unbedingt haben. Das wäre so schön. Ja, wird er denn Heel? Er hat ja sich bei den Fans bedankt letztens für diese Never Give Up Chance. Ja, ja. Und er gibt doch nie auf und wird wohl nie passieren, aber es gab ja mal einmal gab es ja bei der Nexus Storyline mit Cena dann auch mal diese Andeutung, dass er zu Heel hört, aber das macht die WWE dann nicht. Leider. Würde ich gerne mal sehen, aber das wird wohl in den nächsten Jahren. Dieses Nexus-T-Shirt anzieht. Da muss ich nochmal auf Born for Glory kurz zurückschwenken. Da gab es ja diese Fans, die diese 10-10-10 hochgehalten haben. Ah ja, genau. Mit diesem schwarzen N in gelben Kästchen drin. Und da habe ich gedacht, jetzt, ich weiß jetzt, wer Zay ist. Da kommt gleich Nexus raus und zerstört den Impact-Ring. Also diesen TNA-Ring. Aber es war leider nicht. Das wäre, glaube ich, das Beste gewesen. Die beste Lösung. Ja, ich weiß nicht, wie der Fan da drauf gekommen ist, da dieses N schwarz anzumalen. Ich weiß es nicht. Die haben doch da schon genug, für die sich keiner mehr interessiert von Nexus. Von der ersten Staffel haben sie doch jetzt schon welche rausgenommen und von der zweiten gibt es ja nur zwei, glaube ich, und Kabal, also drei insgesamt. Da könnte doch TNA, hätte sein können, sich ihr eigenes Nexus zusammenstellen und das einfach dummfrech kopieren und das sind dann halt Zay. Cool wäre das. Als wie Jeff Hardy. Guckst du eigentlich auch die aktuelle Staffel von NXT? Nee. Ist ja jetzt die offizielle Dropkick Drama Lieblingssendung. Das ist ja jetzt die offizielle Dropkick-Drama-Lieblingssendung. Ja, habe ich schon mitbekommen, aber da bürgen wir jetzt für, das ist unser TV-Tipp für die Woche. Ich finde es super unterhaltsam. Ist super. Nee, auf jeden Fall, ich wollte noch irgendwas sagen, das ist jetzt aber auch vergessen, ist auch egal. Ja, heute wird noch SmackDown geguckt. Ja. Und NXT. Nein. Doch, habe ich auch noch nicht gesehen. Bin ich sehr gespannt. Das überhaupt, ich habe mal irgendwo, ich glaube, ich wollte das mal gucken auf WWE.tv Deutschrap.com und da kam immer Ja, da kommt immer Nachricht. die deutsche Website. Ich habe das auch schon auf der englischsprachigen probiert, denn da gibt es ja die volle Folge und man wird dann nochmal auf die deutsche Website übergeleitet und da gibt es immer nur so kurze Ausschnitte. Das ist ja nervig, aber kann man nichts machen. Kommt ja noch im Fernsehen. Ja, so ist das. Ja, dann wären wir so langsam beim Ende. Falls du nicht noch irgendetwas loswerden willst. Grüße an Familie oder so, wir haben Platz für alles. Na, von meiner Familie hört sich das, glaube ich, keiner an. Aber ich grüße mal alle, die sich das, die Dropkick Drama hören, alle Folgen von den drei Fragezeichen. Und ja. Ja, ich werde mich dann die nächsten Tage Oh, auch und noch Thomas mal. grüße ich auch noch. Vor allem Thomas. Ja. Mein Rivalen in Ja, man der weiß es Dropkick nicht. Drama Storyline. Ja, man weiß nicht, wer bei Rocky Drummer 200 dann mein Gasthaus ist. Ob du das dann bist oder Thomas. Das wird dann noch entschieden. Da kommt dann noch irgendwie so ein großes Drei-Fragezeichen-Quiz und sowas. Wollen wir mal sehen. Vielleicht hat er noch mal einen Unfall. Man weiß es nicht. Tja. Ja, dann wäre das. Ich melde mich ja nochmal mit Thomas. Also wir haben ja jetzt Freitag und da ist sinnlos, wäre morgen schon wieder mit Thomas aufzunehmen. Also ich nehme morgen mit Thomas auf, aber die Sendung kommt dann erst so Sonntagabend, Montag früh. Das dazu. Da kommt dann das ausführliche Bound for Glory Review mit allen Matches, nicht nur mit diesem All Day Zeus und ja, da kommen dann die ganzen Matches, Sternewertungen und all andere Themen, die Thomas dann noch aufgreifen wird. Ja, das dazu. Dann bedanke ich mich bei dir. Immer gerne, wa? Ja. Und dann würde ich sagen, das ist das Ende dieser Folge. Ich sage Tschüss. Thomas hat jetzt seinen Spruch. Mal sehen, was Chris zum Schluss noch zu sagen hat.